Deutschlandfunk. Nachtradio. Im Nachtradio hören Sie im Deutschlandfunk den Soundcheck knapp 2 Stunden lang. Und naja, Sie wissen, es gibt sowieso nur 2 Arten von Musik, nämlich Country und Western. Und das ist es, was Sie eben hören. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Das war ein Mann, der Rex Maru heißt und der hat mit Los Angeles zu tun, mit New Orleans und mit Austin, Texas, das hat man gehört, Los Angeles vielleicht nicht so, da hat er aber angefangen in Kneipen zu singen, dann in New Orleans an der University of Louisiana studiert, dort ein bisschen rumgetrieben in Louisiana, Austin, Texas, immer noch eine Art, nein, kein Mekka, aber ein Zentrum alternativer Country-Musik. Rex Maru hat seine 3. CD gemacht, die heißt These Bricks Are Bleeding. Und daraus der 1. Song dieser CD, der hieß Cabernet, wie der Wein. Langhorne Slim and the War Eagles, das ist der nächste Interpret. Deren CD heißt schlicht und einfach so wie die Band, Langhorne Slim and the War Eagles. Und daraus Restless. Together. Momentan eine CD gibt für als Beispiel für wunderbaren Alternative Country, also für all das, was Nashville, Tennessee eben nicht hat, für tolle Instrumentierung, für wunderbaren Gesang, für schöne Melodien, dann ist es diese CD von einer Band aus Kanada, eine Band, die Madison Violet heißt. Madison Violet, das ist nicht etwa ein Vorname und ein Nachname, nein, sondern eben ein Bandname. Branley McEachern und Liza McIsaac, beide eben aus Kanada und bekannt als Madison Violet. Und die CD, die heißt No Fool for Trying, und das eben, das ist der Titelsong gewesen. No Fool for Trying, Madison Violet. Die kommen in die Bundesrepublik. In einer Woche geht es los, am 18.04. in Magdeburg, am 19.04. in Hamburg, am 24.04. in Wesel und am 25.04. in Wreckenhagen, Madison Violet. Todd Snyder, der macht immer eine Mischung aus Country und Blues, manchmal beides sogar in einem einzigen Song. Seine letzte CD heißt Peace Queer, die letzte CD von Todd Snyder. Und der Song, den wir hören, der heißt Pons of the Flaming Peace Queer. Und das ist denn ein Instrumental, Todd Snyder, Pons of the Flaming Peace Queer. Hello, my name is Todd Snyder, and I've been driving around this country for over 20 years, making this shit up and singing it for anybody that will listen to it. Some of it's sad, but some of it's funny. Some of the songs are short. Some seem like they go on forever. And sometimes I ramble on for as many as 18 minutes in between the songs. And lately, my friends have been telling me that my songs have gotten more and more opinionated. So I wanted to let you know before we finish this music that while over the course of this music I may share some of my opinions with you, I don't share them with you because I think they're smart or because I think you need to know them. I share them with you because they rhyme. I did not do this to change your mind about anything. I did this to ease my own mind about everything. Todd Snyder, eine wunderbare CD auch das. Peace Queer, und wir hörten den Song Pawns of the Flaming Peace Queer, ein Instrumental, und am Ende erzählt er dann ein bisschen, dass er seit Jahren durchs Land fährt und mal hier singt und mal da singt, mal für Geld, mal für kein Geld. Und dass die Songs für seine Freunde immer mehr Bedeutung bekommen. Und naja, Todd Snyder. Lucinda Williams, geboren in Louisiana, 1953 bereits geboren. Das heißt, sie hat schon ein paar Jahre hinter sich. Sie hat auch schon ein paar CDs hinter sich. Die letzte CD von Lucinda Williams, die heißt Little Honey. Da sind auch ein paar tolle Songs dabei, ein paar tolle Songs, die sogar über 6-7 Minuten gehen manchmal. Der, den wir hören, der ist nicht so lang, der ist so lang wie ein Song eben ist, 3 Minuten 40 Sekunden. Er heißt Circles and X's, Lucinda Williams. Mm-hmm. In the doorway, soaking wet, it's raining cats and dogs. There's nothing for us to regret. The fire needs more logs. You manage to crack a smile. The sky is big and open. You stay for just a little while. The vows have all been broken. Circles and X's by your name. Day after day will bring change. Some things stay the same. Circles and X's by your name. Thank you. I heard a Spanish melody drifting along Nogales Street in the shadows. The accordion man, now he danced on the keys with his long brown hands, playing a song just for you and me. Down in Nogales, I put a dollar in his empty hat. Then we sat on a wall, scared off an old stray cat. Together we saw the clouds roll in from the Gulf of Mexico. The wind was singing and the sky was turning black. Down in Nogales, and in your hand you were holding a flower you found on the side of the road. You were twirling it round and around. Near the graveyard walls where the weeds grow, and the raven calls, and the tall girl talking in her long blue dress on her cell phone. Down in Nogales, and in your hand you were holding a flower you Es ist ein Song gewesen von einem Mann, der sonst Schauspieler und Regisseur ist und als solcher sicherlich nicht zu den schlechtesten und vor allen Dingen sicherlich nicht zu den unsympathischen gehört. Sein bekanntester Film, den er selbst gedreht hat und auch die Hauptrolle gespielt hat, ist natürlich Der mit dem Wolf tanzt. Das heißt, es ist also Kevin Costner gewesen. Kevin Costner, der Schauspieler, der eigentlich, so kann man lesen, als Musiker begonnen hat. Kevin Costner, der Schauspieler also, hat eine CD gemacht. Kevin Costner and Modern West. Und diese CD heißt Untold Truth, also unerzählte Wahrheiten. Und das ist ein Song von dieser CD gewesen, mit dem Titel Down in Nogales, geschrieben von John Coyneman. Das ist wohl ein Bekannter, ein alter Bekannter aus früheren Musikertagen von Kevin Costner. John Coyneman ist auch Bandmitglied in dieser Band namens Modern West. Die Musiker sind sehr, sehr unbekannt. Er hat nicht das gemacht, was man in seiner Position sicherlich hätte machen können. Ein paar Musiker zusammenrufen und denen sagen, wir sind jetzt eine Band und wir machen eine CD. Und dann gehen wir vielleicht auf Tour und so weiter und so fort. Sie haben Live-Auftritte gemacht, wohl im Booklet, was der CD beiliegt, sind viele, viele Bilder von Live-Auftritten. Und da Kevin Costner wahrlich kein Unbekannter ist, waren das nicht etwa Live-Auftritte in irgendwelchen kleinen Clubs, in irgendwelchen kleinen Kaschemmen, sondern vor großem, großem Publikum. Kevin Costner und Modern West, Untold Truth. Wir machen für die nächsten 5-6 Stücke, für die nächsten 5-6 Songs einen Ausflug in die Tiefen oder Untiefen, wie man will, der Country-Musik nach Nashville, Tennessee, also in das musikalische Zentrum nach wie vor dieser Musik, beziehungsweise in das geschäftlich-musikalische Zentrum dieser Musik. Der erste, den wir hören, das ist Drew Nichols, Man with a Memory heißt dessen CD, die CD von Drew Nichols, mit Songs wie etwa She only smokes when she drinks, also sie raucht nur, wenn sie trinkt, und dann geht es weiter in dem Text, aber manchmal trinkt sie eben, und zwar immer dann, wenn sie wieder einen Mann verlassen hat. Ein weiterer Song heißt Joe's Place, ein Song über eine Kneipe, in der natürlich noch alles in Ordnung ist, in der Jukebox läuft. Elvis und George Jones und Hank Williams und all die großen, in Anführungsstrichen, Helden und die es eben nicht mehr gibt. Es gibt viele solcher Songs in der Country-Musik, gerade in Nashville, Tennessee, wo man sich an das gestern erinnert. Der bekannteste sicherlich von George Jones selbst, Who's Gonna Fill the Shoes, aus dem Jahr, weiß ich nicht, 75, 76, also vor mehr als 30 Jahren. Joe Nichols und Everything's a Thing. Von eben dieser CD Man with the Memory, Joey Nichols. Have you ever seen a river raging in the spring? Rushing down a mountain fast as anything. Well, if you can picture that wild water, that would be her. Only deeper. Have you ever seen an eagle soaring high above the trees, circling the world below, the epitome of free? You could imagine how I feel when I'm beside her, only higher. I'm flying, I'm falling, I'm floating, and all I wanna do is hold her closer and spend every day that passes making up new ways to love her more. If you've never had a vision of what a perfect love would be, just close your eyes and dream a dream that just gets sweeter. And that would be her. Thank you. I'm flying, I'm falling, I'm floating, and all I wanna do is hold her closer and spend every day that passes making up new ways to love her more. If you've never had a vision of what a perfect love would be, just close your eyes and dream a dream that just gets sweeter. And that would be her. Just close your eyes and dream a dream that just gets sweeter. That would be her. Joe Nichols, Everything's a Thing. Brad Paisley ist der nächste aus Nashville, Tennessee. Dessen neue CD heißt Play the Guitar Album und das ist wörtlich zu nehmen. Er hat ein paar Leute dabei, die mit ihm singen und spielen. Keith Urban zum Beispiel, Buck Owens zum Beispiel, B.B. King, Steve Warner, Vince Gill, Albert Lee, James Burton und so weiter und so fort. Und letztlich ist dieses Album, diese CD, Play the Guitar Album, eine Telecaster-Orgie. Da gibt es Songs, da wird dermaßen wahnsinnig Gitarre gespielt, eben Telecaster gespielt, dass einem nichts mehr einfällt. Wir hören einen Song, der zur Zeit passt, zufällig ausgesucht, doch wohl Lenin gesagt hat, auch der Zufall ist kalkulierbar. Gestern, darauf will ich hinaus, Karfreitag und morgen Ostersonntag. Der Song, der heißt nun also What a Friend We Have in Jesus, Brad Paisley. Das ist ein Traditional und es ist ein Instrumental, Brad Paisley. Thank you. tonight. I tell you to go to hell and get on with my life. I just walk away without a fight, without one tear falling from my eye. I'd like to think that's what I would do. Yeah, I know that's what I should do. But it still don't stop me. Jessica Simpson ist das gewesen. Jessica Simpson mit einem Song ihrer letzten CD mit dem Titel Do You Know? Das ist eine CD, die so ein bisschen hin und her geht zwischen Country und Pop. Jessica Simpson, um die gibt es wohl seit geraumer Zeit ein wenig, wie soll man sagen, Aufregung, weil sie einfach Funde zugenommen hat, was ihr aber gar nicht schlecht steht, im Gegenteil. Und weil ihre Schallplattenfirma gesagt hat, mit der Country-Karriere sei es jetzt vorbei, sie solle doch besser lieber wieder Popmusik machen statt Country. Still Don't Stop Me. Vielleicht ist der Titel programmatisch, aber ich glaube, es ging eher um die Liebe als um die Musik. Jessica Simpson. Kelly Pickler, die nächste Interpretin. Und die ist einfach deswegen dabei, weil es eine wunderbare Geschichte über Kelly Pickler gibt. Sie war in irgendeiner Staffel von American Idol dabei, schied als sechste raus. American Idol ist das Äquivalent zu Deutschland sucht den Superstar. Und naja, wie gesagt, sie hat den sechsten Platz geschafft, immerhin. Dann war sie bei einer Ratesendung dabei, wo man irgendwelche Fragen beantworten muss. Und wenn man sie nicht weiß, kann man eben einen Joker ziehen und dann wird eine nächste Frage gestellt. Und die Frage war: Budapest ist die Hauptstadt welchen europäischen Staates? Und sie fragte zurück, Kelly Pickler, ist Europa nicht ein Staat? Und dann half man ihr weiter. Und sie kam irgendwie auf Frankreich und war sich auch nicht sicher, was Frankreich ist und hatte von Budapest und von Ungarn natürlich nie gehört. Das kann man auch nicht, wenn man 23 ist. Die letzte CD von Kelly Pickler, die heißt einfach nur Kelly Pickler. Und daraus hören wir den Song Lucky Girl. Und irgendwie, naja, irgendwie ist sie das denn eben auch, Kelly Pickler. Lucky girl, she got the diamond, but I got the world. It's my oyster and it's full of pearls. So honey, tell me who's a lucky girl. You lucky boy, did you tell her she's your second choice? 'Cause I wouldn't be your little toy. The devil for my pay. Lucky old son, ain't got nothing to do. Roll around heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids. Sweat till I'm wrinkled and gray. But that lucky old son ain't got nothing to do. Roll around heaven all day. Dear Lord above, can't you see I'm crying? Tears are in my eyes. Send down a cloud with a silver lining. Take me to paradise. Show me that river. Lead me across. Take all my troubles away. Like the lucky old son, I'll have nothing to do but roll around heaven all day. Lord above, can't you see I'm crying? And tears are in my eyes. Send down a cloud with a silver light. Take me to paradise. Show me that river. Show me that river. Lead me across and take all my troubles away. Like that lucky old son, I'll have nothing to do but roll around heaven all day. Roll around heaven all day. Kenny Chesney ist das gewesen. Kenny Chesney und, das hat man erkannt, Willie Nelson als dritten Sänger. That Lucky Old Son ist der Song. Lucky Old Son heißt seine letzte CD. Ein Lied über Segelboote, über die Sonne, über das Wasser, über am Strand liegen und nichts tun. Ein Song ist gar mit den Wailers. Das hat einen kleinen Reggae-Einschlag in der Tat. Pat Green. 10 CDs, immerhin schon, dieser Mann aus San Antonio, Texas. Die letzte, die heißt What I'm For und daraus In This World, Pat Green. My little brother got an engine on him, got an engine on him, and he can't slow down. My little brother got an engine on him, got an engine on him, and he can't slow down. But he dreams and he holds on better than anyone I've ever known. In this world, in this world. My little brother got an engine on him, got an engine on him, and he can't slow down. My little sister is pretty as a princess and hotter than a pistol when the sun goes down. My little sister is pretty as a princess and hotter than a pistol when the sun goes down. And all the dreams make her roll on, try to find a place to call her home. In this world, in this world. My little sister is pretty as a princess and hotter than a pistol when the sun goes down. We must have fallen pretty hard when we fell in love with money, because looking at it now, the sunny days don't seem so sunny, but the clouds are filled with music, so let it fall on us like rain. I can feel it in the air, see it dancing on my window pane. I guess the gods that hold the key just don't want us to believe in this world. I believe in this world. My little guitar. Got a few songs in her, got a few songs in her that ain't been found. My little guitar, got a few songs in her, got a few songs in her that ain't been found. Early and the sky still blue. We ain't even got to where we're going to. And your nibbling and whispering in my ear, what you wanna do? Baby, I do too. Well, I don't wanna take this night too fast. It's just beginning, wait a minute, let's make it last. Easy does it. We're gonna take our time, girl, we got all night. No need to rush it. Let's just kick back and relax, slow it on down. Soak up this moment. Easy does it. The summer sun is finally going down. Parked on this back road, not a soul around. And we're kissing and listening to the radio, and let's get it on. Just having to come on. Well, all day long I've been playing it cool. You say, boy, I wanna, when you gonna make your move? Easy does it. Take our time, girl, we got all night. No need to rush it. Just kick back and relax, slow it on down, soak up this moment. Oh, easy. We're gonna take our time, girl, we got all night. No need to rush it. Just kick on back and relax, slow it on down, soak up this moment. Easy does it. Jake Owen, oh, is us. Jack Owen mit dem Titelsong seiner CD Easy Does It. Und das war die erste Stunde von Country und Western. Und wir hören uns in 5, 6 Minuten wieder. Bis dann.